Ossa, ossa! Fiesta, Fiesta Mexicana, heut geb ich zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, sie sind hier, feier noch einmal mit mir, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergesst. Adio, adio Mexiko, ich komme wieder zu dir zurück. Adio, adio Mexiko, ich grüß mit meinem Sombrero, te quiero, ich habe dich so lieb. Fiesta, Fiesta Mexicana, auf der kleinen Plaza, da lacht man und singt. Fiesta, Fiesta Mexicana, wenn zum letzten Tanz die Gitarre erklingt. Juanita, Pepe, ja die zwei sagen noch einmal goodbye. Wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil das bunte Leben die Liebe zu uns bringt. Adio, adio Mexiko, ich komme wieder zu dir zurück. Adio, adio Mexiko, ich grüß mit meinem Sombrero, te quiero, ich habe dich so lieb. Ossa, ossa, ossa, ossa! Fiesta, Fiesta Mexicana, bald schon wird es hell, denn der Morgen ist nah. Und ich küsse Carmencita, denn ich weiß die Stunde, das Abschied ist da. Weine nicht, muss ich noch gehen, weil wir uns ja wiedersehen bei einer Fiesta, Fiesta Mexicana. Dann wird alles wieder so schön, wie es mal war. Ossa! La la la la la la la la la la la la la la la la la. Ho, ho! Fiesta, Fiesta Mexicana, bald wird wieder alles so schön. Ja, du wirst sehen, darum bin ich bald wieder da. Ossa! Ossa! Ossa!